Schatz, sie ist von uns gegangen. Ich habe es immer wieder versucht, Millionen Mal mit Liebe. Immer wieder versucht, mit dir zu reden. Was ist nur los mit dir? Erkenn dich nicht mehr wieder. Ist deine Liebe erfroren? Was ist passiert mit dir? Wo ist denn deine Leidenschaft? Wo ist sie bloß geblieben? Wo ist denn deine Leidenschaft? So kann ich nicht mehr lieben. Ich will noch deine Leidenschaft. Ich will sie neu entflammen. Denn diese große Leidenschaft, sie ist von uns gegangen. Du hast dich weit entfernt von mir. Es war doch einmal Liebe. Diese Sehnsucht in dir, kommt sie wieder. Such das Gespräch mit dir. Wir kommen nochmal wieder. Verlass das sinkende Schiff. Bitte noch nicht, bleib hier. Wo ist denn deine Leidenschaft? Wo ist sie bloß geblieben? Wo ist denn deine Leidenschaft? So kann ich nicht mehr lieben. Ich will noch deine Leidenschaft. Ich will sie neu entflammen. Denn diese große Leidenschaft, sie ist von uns gegangen. Wo ist denn deine Leidenschaft? Sie hat uns immer stark gemacht. Ich will noch deine Leidenschaft. Ich will sie neu entflammen. Denn diese große Leidenschaft, sie ist von uns gegangen. Ich will noch deine Leidenschaft. Sie ist von uns gegangen. In diese große Leidenschaft. Sie ist von uns gegangen.